Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute sitzt mir nicht nur David gegenüber. Sondern wir sitzen im Kreis. Ja, wir hatten neulich, bei Reddit hatten wir einen Thread, wo Leute gesagt haben, ey, ladet doch mal so richtig harte Assi-YouTuber ein. Deswegen heute der Flo und der Olli hier. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Der größte Abschaum von YouTube. Ja. Also für alle, die sie nicht kennen, einmal Le Floyd und der Olli von dem YouTube-Kanal Dr. Freud. Also wer der Olli nicht kennt. Oder, ja. Wollte ich auch sagen, genau. Aber, und das ist neu, wir haben euch nicht einfach so eingeladen, sondern ihr seid jetzt in der großen, weiten Welt des Podcasts unterwegs. Ja, und ihr seid schuld. Möchte ich nur mal sagen. Ja. Also ich oute mich jetzt direkt mal, fall dir direkt mal ins Wort, schön sympathisch, gleich können sie alle drüber aufregen. Das ist hier bei uns Standard. Die Leute sagen immer, lasst euch doch mal ausreden. Also wenn sie das nicht sympathisch finden, würden sie es nicht hören. Okay, ich oute mich jetzt aber als ganz, ganz, ganz, ganz, ganz großer Lästerschwestern-Podcast-Fan der ersten Stunde. Weißt du, ja, du kriegst ja regelmäßig Feedback von mir per WhatsApp. Ja. Vor allem, wenn ich mir denke, nee, warte mal. Das war doch aber Quatsch. Ja, das ist auch immer ganz gut so. Also auch aus dem privaten Umfeld zu hören, so, ne, also auch Leute wie du oder auch Olli, die, man kennt sich gut genug und man nimmt dann auch kein Blatt vor den Mund und das hilft dann am Anfang. Ihr habt jetzt euren Namen noch gar nicht genannt. Ihr seid nämlich die Sprechstunde. Genau, wir sind die Sprechstunde. Und ich wollte das an der Stelle auch nochmal sagen. Wir beide reden ja öfters tatsächlich auch übers Podcasten. Mhm. Ne? Weil das eine ganz andere Form von Produzieren ist, die wir so noch nicht kannten. Und wollten das mal ausprobieren. Und es ist wirklich seit Minute 1, du hast so einen unfassbaren Spaß daran. Es macht halt wirklich einfach Spaß, sich mal das hinzusetzen und einfach mal zu reden. Es ist ein ganz anderes Medium. Ne? Ja. Und es ist halt dieser, was wir immer gesagt haben, dieser Druck, vor der Kamera zu funktionieren. Das Video muss so und so geschrieben werden. Und dann hat man ja auch auf YouTube schon diese Community. Ich sag ja immer im Podcast, deine Community und deine Kommentare möchte ich zum Beispiel nicht haben. Ah, schön. Um Communities geht's nämlich dann bei uns in der Sprechstunde. Ah, okay. Mit euch. Sehr schön. Deckt sich ja ganz gut. Ah, sehr gut. Ja, hervorragend. Dann haben wir ein schönes Thema. Denn da werden wir euch aber nachher nochmal drauf hinweisen. Auf jeden Fall solltet ihr jetzt schon mal, ihr habt 3 Folgen von der Sprechstunde. Ihr macht es immer so, dass ihr ein Themenlotto habt. Genau. Und dann zieht ihr das raus. Wir haben auch ein Themenlotto. Wir können ja direkt mal hier mit unserer Themenübersicht anfangen. Ja. Wir haben, diese Woche gab es eine geniale Form von Influencer-Marketing, wo geleakt wurde, sehr offensichtlich, was das Unternehmen eigentlich wollte. Genau. Und darüber werden wir lästern. KuchenTV gibt es Beef, der soll seine Freundin geschlagen haben. David hat eine E-Mail der Woche von einem Produkt, das wir unterstützenswert finden und hier promoten wollen. Wo kriegst du diese E-Mails eigentlich her? Ich krieg solche nie. Von Leuten, die sie ihm schreiben. Also diese Woche war ich der Meinung, das ist das Angebot des Jahres bisher. Ja. Okay. Wir haben ein kleines Update zur goldenen Kamera, damit können wir vielleicht gleich anfangen. Und so ein harter Tobak zum Ende. Wir haben Poetry-slammende AfD-Tochter, über die wir gerne reden. Ich wollte gerade sagen, das sind doch eigentlich Themen, denn die Original-Lester-Schwester hier in der Runde bist ja eigentlich du. Ja. Ne, weil du hast ja mit den Lin News hast du ja irgendwann auch solche Themen immer mal wieder aufgegriffen, YouTuber-Themen. Deswegen habe ich heute erst wieder in der aktuellen Folge. Was hast du drin? Den britischen YouTuber, der jetzt in Florida angezeigt wurde. Ihm wird jetzt da auch der Prozess gemacht. Der macht so einen Kinder-Content-Kanal mit so 8-jährigen Mädchen. Mhm. Und dem wird jetzt auch so Sexual Harassment und so vorgeworfen. Ganz schön wieder. Den haben wir gar nichts mitbekommen vorhin. So diese typische Sparte, ne? Also ich habe vorhin schon im Video gesagt, Olli und ich, wir hatten letztens wieder mit TikTok mal zu tun und dachten uns, da wird ja ganz anders. Das neue Musical.ly, das ist so das neue Mecker für Pädophile, die sich nicht sofort strafbar machen wollen. Die wird wirklich unangenehm, wenn du dir das anschaust. Wir haben uns gestern was angeschaut. Es gibt zum Beispiel die Ultra Low Pants Challenge, wo dann Mädels im Alter von 9 oder 10 Jahren zu ihrem noch nicht vorhandenen Schambereich quasi so weit runter, wie es geht, die Hose haben und dann so Bellydancen und so ein Scheiß. Und du guckst das und du denkst dir, okay, alles klar, schade, jetzt bin ich auf einer FBI-Liste gelandet. Ja, du kriegst so ein richtiges Ekelgefühl, wenn man das guckt. Das ist nicht nur bei den jungen Mädchen so, es ist auch bei den jungen Kerlen so. Ja, es ist noch schlimmer tatsächlich. Was ich mitbekommen hatte, war dieses Sexual Dancing. Das ist wirklich unfassbar. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Da gab es einen YouTuber, der viral gegangen ist damit mit einem Video, wo er quasi das so offengelegt hat, wie irgendwie jeder Musical-Junge, der irgendwie 16 ist, da shirtless sitzt, so die Finger zu so einem V macht und dann mit der Zunge so dazwischen rumleckt und dabei halt irgendwie so sich sexy bewegt und alle 14-jährigen Mädels weich werden. Ich finde auch da krass so, dass da wieder auch keine Kontrollinstanz existiert. Ja. Ne? Dass da wieder niemand bei TikTok sagt so, hey, eigentlich uncool, aber die App ist halt groß, ne? Wenn sie sich nur noch über sowas hält. Das war eine Plattform. Bin mir ziemlich sicher, das steht uns noch bevor. Das kommt garantiert in den nächsten 1-2 Jahren, wird da irgendwie mal ein großer Aufschrei stattfinden und dann spätestens dann knallt's da. Ach so, übrigens, Hashtag Werbung wegen Nennung. Lass uns direkt mal auf das erste Thema kommen. Und zwar. Ah, Werbung. Oh, was? Werbung, nee. Goldene Kamera war letzte Woche. Wir hatten da im Vorfeld mehrfach drüber gesprochen. Deswegen wollten wir jetzt einfach nur mal kurz drüber reden, dass sie stattgefunden hat. Und das ist eigentlich aber auch schon alles, was man dazu sagen kann. Der Livestream hatte zu dem Zeitpunkt, wo wir geguckt haben, wir haben es nicht ganz geguckt. Es gab zwei Livestreams, einmal auf dem YouTube-Kanal der Goldenen Kamera und einmal einen separaten Digitalkanal. Und der hatte insgesamt 2700 Zuschauer. Live-Viewer gleichzeitig. Gleichzeitig. Ja. Was für so einen Durchschnittsstreamer vielleicht eine gute Zahl ist, ja. Aber für ein Projekt, was von der Goldenen Kamera und von YouTube mitfinanziert wurde, würde ich sagen, dafür, dass das halt, also wie viel Geld man da rein investiert hat für diese Show. Das ist ja schwierig, du kannst dir die Zuschauer auf dem Livestream ja nicht kaufen. Das ist immer, ne, Livestream ist ja eine sehr fortlaufende Sache. Wenn du so einen Livestream-Kanal langfristig bespielst, hast du natürlich auch mehr Zuschauer. Es ist schwierig, so von heute auf morgen einfach viele Zuschauer zu kriegen. Ja, aber der Webvideopreis zum Beispiel hatte zu seinen Hochzeiten vor 2 Jahren, hatte der 1 Million Zuschauer. Die haben aber auch viele Influencer, die dafür natürlich dann. Genau, hatte die Goldene Kamera auch. Haben die das? Ja, natürlich, da waren ja alle Leute da, die nominiert waren. Ich hab das nicht groß verfolgt. Viele Gäste, die auf Instagram und so weiter auch dazu gepostet haben. Also das plus natürlich auch noch, das haben wir nämlich, hat uns auch jemand geschickt, das gesamte Funke-Medien-Ding dahinter, also der Zeitungsverleger, die in all ihren Lokalzeitungen ganze einseitige Werbebanner quasi, Werbeseiten gebucht haben, wo Werbung war für Goldene Kamera. Da muss ich jetzt wirklich vorsichtig sein bei dem Thema, weil die komplette Berichterstattung, ich habe das null verfolgt, die komplette Berichterstattung, die ich zu dem Thema habe, ist durch euch. Ja, absolut. Aber das kriegen wir das ja Ding häufig ist, zu hören, dass Leute das sagen. Es war eine sehr, würde man sagen, neutrale Preisveranstaltung. Es haben Leute gewonnen. Also doch. Von denen ich sagen würde, dass sie es absolut verdient haben. Wie gesagt, dass irgendwie. Außer Jay and Aria. Dass die Hälfte der Jury da mit drin saß. Ja, das muss man dazu sagen. Wenn Jay and Aria auf mich zukommen, auf irgendeinem Event, ich finde die immer super nett. Und Jay hat ja jetzt so einen Song rausgebracht. Der ist mega. Da wollte ich nämlich gerade hinaus. Also genau. Beide haben natürlich damit jetzt weniger zu tun, aber der Jay hat mich total geflasht mit dem Song. Absolut genial. Ja. Den anderen Typen, also ich kenne beide nicht, auch den anderen Typen, der diese riesen Anal Bits die ganze Zeit immer um seinen Hals trägt. Du meinst Meister Gokin aus Street Fighter. Bambusanhalt googeln, ich weiß es nicht genau. Aber der Song wirklich von Jay Samuels, ja, den fand ich. Ich muss aber sagen, aber sie haben halt für ihren Hauptkanal gewonnen. Und auf ihrem Hauptkanal ist es halt so, das haben wir heute schon häufig gesagt, super geil sind so Sachen, wo sie Geld für bekommen. Jetzt gerade mal haben sie was für Venom gemacht, da machen sie einen Kurzfilm. Das muss man nicht immer mögen, da ist auch nicht alles gut, aber es ist halt hochwertig produziert und sie geben sich da Mühe. Wo sie sich keine Mühe geben, ist 90% des anderen Contents, wo sie halt vor einer Wand stehen und Fakten aus dem Internet ablesen. Und sie haben halt gewonnen für Comedy und Entertainment. Genau, und da hab ich mir halt so gedacht, so Comedy, gut, da muss man dazu sagen, in einer Welt, in der Joyce Ilk jedes Jahr für den Webvideopreis quasi auch, also in der Nominierungs- und in ganz vielen Comedy-Shows im Fernsehen sitzt. Weil verstehen sie Spaß, glaube ich, mitarbeiten. Ja, nee, aber doch, die haben wirklich diese ganz viele Comedy-Shows, wo sie inzwischen, zum Beispiel jetzt, hier war neulich irgendwie die Witze-Challenge. Man muss Witze erzählen oder sowas, da sitzt sie mit. Das ist todescringe gewesen. Ich habe da reingeschaut, ich saß beim Abendbrot und meine Frau kam und hat Laptop aufgeklappt und dachte, komm, wir müssen jetzt mal, wir gucken jetzt irgendwann mal. Und dann kam das unter anderem. Ja, ja. Und ich dachte mir wirklich, holy fucking shit. Da muss man aber war sie auch in Blockbusters? Ja. Das war das. Echo Fresh. Ja, ja. Holy also Comedy ist auf jeden Fall Geschmackssache. Also ist klar, ne, Humor ist Geschmackssache in der Welt. Auch wie gesagt, wo Till Schweiger mit seinen Filmen auch ganz viele Leute ins Kino lockt. Das muss man eben verstehen, dass Humor auch anders geht. Auch Joy ist ja privat eine nette Frau. Ja. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, es gäbe möglicherweise, zum Beispiel Phil Laude wäre eine Option gewesen. Jetzt hat er ja letztes Jahr einen schweren Schicksalsschlag. Hat deswegen auch keine Videos mehr gemacht, aber dessen Kanal fand ich noch am ehesten frisch in der letzten Zeit. Mhm, fand ich auch. Und der hat auch viele Sachen geprägt und der war immer voll am Zahn der Zeit, wie man so schön sagt. Ja. Jeden Trend auch wirklich erkannt und mitgenommen und so. Und das war immer witzig. Ich muss auch sagen, der Einzige, den ihr gerade genannt habt, über den ich tatsächlich auch mal gelacht habe. Das Mumble-Rap-Frühstücksding war so super genial. Gut, super gut, super gut. Deswegen, also das hätte da Alternativen gegeben, aber so ein Preis kann ja auch mal fehlbar sein. Wie gesagt, also ich glaube, über den Preis haben wir mehr als genug diskutiert. Ich glaube, was spannend war, und das finde ich das Erschreckende, selbst mit so einem Namen wie Goldene Kamera dahinter hat sowas nur 2.500 oder 2.700 Views. Und der Webvideopreis hat jetzt eben gerade seine Website down genommen. Da steht jetzt nur noch Coming Soon. Und ich glaube, es ist einfach ein Zeichen dafür gewesen, trotz Funke Mediengruppe, trotz YouTube dahinter, trotz dass alle Leute, die da waren, natürlich auch das gerne promotet haben. Wir haben im Podcast ja auch drüber gesprochen. Also allein in dem Podcast haben irgendwie 20 mal so viele Leute von diesem Preis gehört, als am Ende zugeschaut haben. Das ist schon Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt. Und das ist, glaube ich, für mich ein Zeichen, dass diese Preise, und das finde ich spannend, das könnt ihr uns ja gerne mal im Lester-Schwestern-Subreddit erzählen, gefühlt haben diese Preise, anders als beim Webvideopreis vor 2 Jahren noch inzwischen, wahrscheinlich auch durch dieses ganze Drama. Glaubwürdigkeitsproblem auch völlig das Interesse verloren von allen. Genau. Und das Interesse ist halt deshalb nicht da, weil du einfach siehst, was auszeichnungswürdig erscheint für diese Preise. Ja, das ist halt nicht authentisch. Die Leute nehmen sich immer die mit Reichweite halt. Ja. Und du wirst nie eine wirkliche Überraschung erleben, dass wirklich mal ausschließlich nach Qualität und wo wirklich einfach eine Überraschung drin ist, weil du denkst, habe ich noch nie gehört. Und der Typ hat dann nach dem Preis irgendwie 50.000 oder in diesem Fall 2.700 Abonnenten mehr. Ja, oder es sind so Wohlfühl-Sachen. Ne? Ich hatte jetzt auf der EGX, die am Wochenende war, das war diese Spielemesse in Berlin, die neue, hatte ich mit Colin gesprochen von Game 2. Und die Jungs waren so milde enttäuscht, dass sie zum Beispiel nicht gewonnen haben. Die waren bei Gaming nominiert und gewonnen haben Seniorenzocken. Seniorenzocken ist halt so ein Ding wie Marmeladenoma. Ja, aber du siehst halt, da geht's halt nicht wirklich, du siehst, da geht's nicht um das, was haben die Leute lange Zeit geleistet, sondern es geht immer um dieses warmherzige, och, ist das nicht niedlich. Ihr habt es ja auch hinter den Kulissen miterlebt eigentlich. Ich hatte von außen immer das Gefühl beim Webvideopreis, dass da einfach nicht genug Zeit investiert wird, die wirklich guten, preisträchtigen Videos auch zu suchen. Vor 2 Jahren war das auf jeden Fall noch der Fall. Da wurde echt viel Zeit investiert. Da haben auch die Leute, die sich die Zeit genommen haben, in den Jury-Sitzungen zu sitzen, und da gab es ja sogar noch Online-Tools, wo wirklich alle Videos gelistet waren, bewertet werden konnten. Es gab sowas Ähnliches wie ein Reddit, wo Leute quasi diskutiert haben über unterschiedliche Kategorien und die Nominierten. Also vor 2 Jahren. Zumindest alle aus Berlin. Alle, die sich die sich Zeit alle, die dafür genommen haben. Wollten, so. Es gab auch ein paar aus anderen Städten, aber Köln. War schon sehr, sehr. Die sich auch nach außen hin immer wieder für Webvideo einsetzen, und das war halt unter anderem. Robin und ich sind ja neulich mit Seabase von Bullshit TV aneinander geraten auf Twitter, weil der ja seit damals immer noch ganz daran festhält, so dass Berlin sich die Preise damals zugeschoben hätte. Es war ja auch so ein Ding, wo Herr Newstime das dazu zugesagt hätte. Und wir kommen bei Kuchen TV gleich noch zu ihm. Und der war damals ja auch schon in der Jury, weil Bullshit TV schon irgendwie nominiert war oder gewonnen hatte. Und ich habe hinterher nach dem Preis, das war das Jahr, wo wir für sie keinen gewonnen hatten, habe ich von den Leuten, von der Franzi, glaube ich, erfahren, dass die Beteiligung der Leute, die wirklich daran teilhaben wollten, zu nominieren und zu voten hinterher auch, so niedrig für Köln war, dass man nur annehmen konnte, dass sie halt einfach keine Lust hatten oder es verpeilt haben oder, ne, und der Seabass schießt bis heute, hatte gegen dich dann auch wieder, und dann habe ich zurückgeschrieben, habe ich ihm auch einen an den Kopf gedonnert, und dann wurde es halt gleich so ein Streit daraus, und ich dachte, ich verstehe ihn nicht, dass er immer noch nicht verstanden hat, dass mich ja das Ape Crime nicht noch direkt mit auf den Zug aufgesprungen ist. Also allein an dieser Diskussion. Die finden noch die Buchstaben gar nicht, die man bei Twitter hat. Also allein an dieser Diskussion, finde ich, sieht man, was für eine Wertigkeit und was für eine Bedeutung dieser Preis hat, dass Leute sich richtig aufgeregt haben und im Internet darüber gestritten haben, weil sie das Gefühl hatten, dass irgendjemand zu viel nominiert wurde oder so was weiter. Der Preis für eine Wertigkeit hatte. Ich meine. Und jetzt haben die Leute nicht mal gemerkt, dass der Webvideopreis eigentlich schon seit über einem Jahr nicht mehr Weißt du, wann er für mich seine Glaubwürdigkeit verloren hat? Es gab dann ganz speziellen Moment. Als Heidi Klum gewonnen hat? Nee, als nicht unser Musical gewonnen hat. Ja, okay. Ja, gut. Das stimmt. da hatte einfach Berlin seinen Einfluss verloren. Das Ding auch in dem Jahr, wo vorgeworfen wurde, wir hätten uns die ganzen Preise zugeschüttet. Ich habe ja damals so eine Ausstellung gemacht aus Netzwerken, Gruppierungen, und 3S Plus war quasi anhand der Anzahl an Leuten im Vergleich zu Netzwerken wie Mediakraft, die halt 2000 Mitglieder haben, vielleicht ein bisschen überproportional an der Anzahl, aber wenn man die Menge insgesamt genommen hat, hatte 3S Plus insgesamt weniger Nominierungen als Endemol oder Studio Seven Mon, glaube ich, damals. Und am Ende der Sieg ging auch in den meisten Kategorien tatsächlich nicht an Leute, die aus Berlin kommen. Ja, und siehst du, nächstes Jahr ist er zerbrochen. Ja. Siehst du, das hast du davon. Ja, hätten sie uns mal die Preise gegeben, hätten wir nicht zerstört. Habt ihr jetzt davon? Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Ding. Ich weiß nicht, David, möchtest du mal die E-Mail vorlesen? Wir einmal kostenlos Werbung machen können für ein Produkt, das wir wirklich brauchen. Ich sehe gerade dein Notizbuch und mich hast du eiskalt erwischt, nämlich. Ich dachte, meine Überleitung am Anfang auf die Werbung wäre voll geil gewesen, aber du arbeitest dich irgendwie so von der Mitte heraus nach unten und oben vor. Was gerade so passt. Ich habe mal wieder eine schöne Influencer-Anfrage bekommen. Wir machen das immer, wir haben die E-Mail der Woche, wenn es sich anbietet, aber Gerade kriege ich so viele schöne Anfragen wie schon lange nicht mehr. Und ich habe letztes Mal mit Robin beschlossen, jetzt alles anzunehmen. Und die hier. Zu Antworten auch? Ich, genau, anzunehmen. Hast du die Lederhose noch gekriegt? Nee, die habe ich noch nicht angeschrieben. Also, das muss ich dazu sagen. Aber hier habe ich jetzt zum ersten Mal reagiert und gesagt: So, okay, das machen wir, nämlich. Hallo David, wir von Happy Po bieten mit der Po-Dusche Lösungen für Probleme rund um den Hintern. Uns ist wichtig, dass das Hin- und Herwischen ein Ende hat und viele Hintern mit unserer Hilfe in neuem Glanz erscheinen. Wir konnten in der Höhle des Löwen unsere Po-Dusche vorstellen. Nein. Und eine, haben irgendwie ich habe das gesehen, die Folge. Das ist ein gutes Produkt. Ich muss jetzt auch mal an der Stelle ganz kurz sagen, man neigt ja dazu, über sowas sehr schnell zu lachen, weil ohoho, Popo, Dusche, nein, nein, ganz ehrlich, aber japanische Klos sind die asiatische, generell auch Korea, Hygiene, ist egal, die sind die Hygiene besten ist toll und der wichtig. Ganzen Welt. Ich liebe Bidets. Ja, Bidets und Föhn. Wenn ihr, deswegen japanische wenn ihr, Klos. Wenn ihr eine Tester braucht, nein, für die Po-Dusche, ich biete mich gerne an, ich habe auch schon eine Nasendusche, also es funktioniert bei mir ganz gut. Aber Olli, nicht beides fürs selbe benutzen. Ach, funktioniert das nicht genauso, dass ich das dann hinten reindrücke und dann. Das kommt dann aus der Nase wieder raus. Aus der Nase wieder raus. Das, was an diesem Produkt so lustig ist, dass es halt nicht so ein Bidet zum Einbauen ist für zu Hause oder sowas, wo ich halt echt denken würde, so, ey, das ist schon. Wenn man mal in Asien war, ich hatte das mal in Amerika ganz kurz, in einem Hotel gehabt. Idee? Mann, das ist einfach, kennst du nicht diese typischen japanischen Klos, die einfach dein nach dem großen Geschäft, sage ich jetzt einfach mal, dein Pupe ausspülen. Genau, ja, genau. So sieht nämlich aus. Ja, und ich habe das in Amerika bei den Menschen, haben wir das mal in einem Hotel gehabt. Und da habe ich das ausprobiert und war sehr positiv überrascht. Genau, plus die japanischen Dinger haben noch einen Föhn. Ach so. Ja. Und besitzt eine beheizte Toilettensitze und Musik gespielt. Aber ganz ehrlich, beheizte Toilettensitze. Ich habe mir ja irgendwann mal vorgenommen, mittlerweile wohne ich in einem Haus, aber noch zur Miete. Aber wenn ich irgendwann mal wirklich ein eigenes Haus habe, dann will ich so ein Klo. Die sehen halt allein ein beheizter Toilettensitz ist das geil. Die sehen halt auch aus wie der Captain-Sitz aus Star Trek von Captain Kirk. Die sind halt Optimus Prime, die sind so Locus Prime-mäßig. So. Das ist übelst krass. Ja, es formt sich auch ich einfach sehe so. Soll ich die E-Mail einfach nicht weiterleiten? Also das Ding ist, ich muss echt sagen, ich finde das Produkt eigentlich gar, generell an sich gar nicht so schlecht. Ich habe das auch bei der Höhle der Löwen gesehen und fand es irgendwie ganz cool. Die hören jetzt einfach nur den Podcast und denken sich, scheiße, brauchen wir gar nicht mehr schicken. Kostenlose Werbung, deswegen, schickt uns E-Mails. Aber das Ding ist, das ist halt kein Bidet an sich, sondern das ist wie so eine Flasche, wo unten jemand quasi so eine Mini-Duschbrause dran geschraubt hat. Wirklich jetzt? Und du füllst diese Flasche mit Wasser auf, hältst die quasi hinten an deinen Hintern, drückst drauf und dann spritzt das Wasser aus dieser Brause raus. Also wie so eine Ballbrause, mit der ich einen Bonsai gieße? Vielleicht, ich weiß das nicht, was doch das schon. Ist. Aber das genau, nennt sich Duschkopf. Genau, nein, es ist wie ein Duschkopf, aber halt mit so einer Pumpe quasi hinten dran, wie du mit Hand betätigen kannst. Das heißt, du kannst selber die Intensität steuern. Genau, und du kannst. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die haben das einfach nur umbenannt, weil ich glaube, sowas habe ich das letzte Mal gesehen in der Fetischabteilung vom Erdbeermundladen oder irgendwie so. Das Ding ist, der Sinn von diesem Ding ist, dass du sie halt mitnehmen kannst. Das ist das Ding, das ist halt eine pauschale. Bevor wir weiterreden, warum weißt du, wie es in der Fetischabteilung beim Erdbeermundladen aussieht? Nee, weil man da durchläuft, wenn man Sachen kaufen will. Ey, bringst du noch Kartoffeln mit? Ja, alles klar. Ja, ich mach noch kurz einen Abstecher im Orion oder irgendwie so. Klar, logisch. Verstehe die Frage nicht. Ich find's tatsächlich auch gut. Ich finde die E-Mail einfach super formuliert. Hier stehen halt so Sachen wie, obwohl jeder einen hat, ist der Po seit neuestem in aller Munde. Okay. Ja, oder vielleicht. Greenjob.de. Ich wollte gerade auf das you don't eat ass von einem Typen. Yeah. Why you eating ass in the first place? Sie schreiben am Ende noch, vielleicht hättest du Lust, zur Po-Renaissance beizutragen. Und ja, das möchte ich. Wir haben es jetzt hier im Podcast erwähnt. Und wie gesagt, ich werde das mal bestellen. Ich würde sogar sagen, David, das war eine sehr positive Erwähnung. Also jetzt an dieser Stelle, wenn Happy Po uns diesen Podcast sponsern möchte, ruft uns an. Wir machen das. Sehr gerne. Das Ding ist, ich finde das halt super, was ich auch so, also abseits davon, wie lustig diese E-Mail geschrieben ist, es ist halt einfach das geilste Produkt für Influencer-Marketing. Aber hallo, ey, ich will die Videos dazu von Bibi und Co. einfach sehen, wie sie das umsetzen, ohne gegen den Family-Friendly Content zu verstoßen. Kommt das auch mit so Zusätzen? Ich meine, bei so einer Nasendusche hast du ja zum Beispiel auch Salz, was du reinmachen kannst. Oh, ist ja geil mit Bleiche, wenn du das kannst. Ja, das ist eine super Idee. Super. Oder du verarschst mal jemanden tatsächlich, kennst einen, der das hat und haust ordentlich Chili-Extrakt mit rein. Oh, meine Pumpe schmilzt. Da sind wir schon wieder beim Fetisch. Ja, kommen wir zur nächsten Werbung. Kommen wir zu was Schönem. Ja, nee, ich würde sagen, die nächste Werbung. Wir machen das? Ja, würde ich sagen, das ist eine gute Überleitung, weil auch da hat jemand eine E-Mail geschrieben, um jemanden gebeten, Werbung zu machen. In dem Fall waren es Adidas und EA. Die haben dem Fußballspieler Sosa und wahrscheinlich nicht nur ihm, sondern wahrscheinlich ganz vielen von Adidas gesponserten Fußballspielern in der Bundesliga und wahrscheinlich sogar weltweit, anderen Sportlern, FIFA 19 vor dem Release schon zugeschickt und haben dazu einen nett geschriebenen Brief geschrieben. Das Problem ist, Sosa hat ein Instagram-Foto davon gepostet und in diesem Foto diesen Brief, aber schön, also es war wirklich schön designt. Ne? Man kennt ihr das Bild? Saß die Adidas, ja, ich hab's gesehen Adidas auf Twitter. Packung, daneben FIFA 19, richtig schön. Ach doch, habe ich gesehen, hat es irgendwer gepostet. Halt so war da nicht sogar noch irgendwas von Nike bei oder irgendwie? Adidas. Aber ja, genau, Adidas und diesen Brief schön in der Mitte des Dings, und man konnte halt diesen Brief, wenn man genau hingeguckt hat, einfach komplett lesen. Ja. Und nicht nur stand da die private Handynummer von dem Typen drauf, wie ihm diesen Brief geschickt hat, plus E-Mail-Adresse und alles, was halt schon dumm ist. Aber was eben in diesem Brief drin stand, war, hey, wir schicken dir gerade vorab FIFA 19, weil du einer unserer Lieblingsmenschen bist. Wichtig ist nur, bitte poste, dass du dieses Spiel hast, mach's authentisch, spiel dabei. Wichtig ist, dass der Post am 28. kommt und dann steht fett da drin, bitte erwähne nicht, dass du das Spiel geschenkt bekommen hast. Echt jetzt? Also ja. Im Grunde ein das steht Aufruf da drin. Zur Schleichwerbung. Genau. Ja. Also das ist ein Aufruf zur Schleichwerbung. Das, was wir seit Monaten, haben wir das hier im Podcast immer wieder, dass es sehr viele auch deutsche Influencer gibt, die halt von Sony irgendwelche Pakete, von Microsoft irgendwelche Pakete und dann steht da, hey, danke, auch Mann, schön, dass ihr mir Spider-Man geschickt habt. Danke, dass ich diesen Xbox-Controller bekommen habe. Ja. Und wir seit Ewigkeiten predigen, das ist Werbung. Aber viele Leute, ich möchte wirklich ganz ehrlich sagen, viele Leute kennzeichnen es. Ja, trotzdem möchte ich jetzt, du wirst ein bisschen stolz auf mich sein, trotzdem möchte ich nochmal sagen, nur weil du bei Microsoft arbeitest, heißt es nicht, dass du jeden Instagram-Post ohne Kennzeichnung raushauen kannst. Ich bin stolz auf dich. Liebe Frau G. Punkt. Also ich finde einfach nur, dass, also dieses Thema ist ja immer noch umstritten, jetzt nach diesen ganzen Abmahnfällen kennzeichnen sowieso ja gerade alles als Werbung. Aber hast du mitgekriegt, dass das eine ganze Industrie geworden ist? Ja, das ist super heftig. Nein, es gibt jetzt welche, die sich nur darauf spezialisieren, gegen die Abmahnvereine vorzugehen. Ja. Was? Das ist der, wir haben das Next Level erreicht. Das ist wie das Bakterium, das den Virus zerfrisst. Die Anti-Abmahn-Aktion. Ja, wir haben... Was ist das? Also was genau? Nein, wirklich. Es gibt doch diesen zum Beispiel, das berühmteste Ding ist doch dieser Verein für sozialen Wettbewerb, genau. Oder wie der heißt. Genau. Da gibt es mittlerweile Leute, die sich darauf spezialisiert haben, quasi für eine kleine Pauschale, gegen die vorzugehen. Wenn die dich abgemahnt haben. Genau, so sieht's aus. Ja, also quasi das heißt, du bezahlst halt keine 418 Euro, sondern was heißt denn Vorgehen an der Stelle? Sind das Dimitri und sein Kollege, die dann vorbeigehen? Oder? Wie die das machen. Genau, wie die das machen, ist mir... Ich meine, es ist sehr interessant zu sehen, in dem Fall mal zu sehen, dass wirklich das auch, ne, also das ist, glaube ich, so für mich jetzt auch so diese Bestätigung nochmal zusätzlich gewesen, dass wirklich die Aufforderung dazu kommt. Nun muss man dazu sagen, der Sosa, glaube ich, hieß er, ist ein Typ, ein Fußballer aus, ich glaube, der ist gerade frisch aus der Ukraine oder aus Kroatien oder so, ist der eintransferiert worden und spricht offenbar kein Wort Deutsch. Alles klar. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ihm das zu schicken. Ich habe von Max gestern, also von Hand of Blood, eine ganz lange Sprachnachricht bekommen. Der hatte das mitbekommen und der meinte, er würde mir gerne nochmal eine Gegenperspektive nennen, weil er sagt, dass das muss Adidas gewesen sein in dem Fall. Und EA ist... Steht ja auch drauf, dass es Adidas war. Ja, genau. EA ist mit auf dem Brief erwähnt und hat auch mit unterschrieben. Ja, eben. Aber der Brief ist von Adidas geschickt. Genau, weil er meinte... Max muss es schließlich wissen. Immerhin ist mittlerweile bei ihm auch 90% aller Posts komplett verkauft. Ja, jetzt gerade Telekom, FIFA jetzt aber auch vor kurzem gewesen. Er sagte aber, wenn er die... Nein, gar nicht. Das ist gar nicht wieso? Schlimm. War da irgendeine Wertung drin? Da war keine Wertung drin. Das ist der Standard bei uns hier, deswegen alles gut. Da war keinerlei Wertung drin. Ich finde nur deine Reaktion interessant, wenn es gegen jemanden geht, der dir näher steht als alle anderen. Ja, nee, weil ich bin eher immer dann so, weil ich kenne von Robin ja immer so, dass dann solche Dinge dann schneller mal relativiert werden. Und ich finde das gut, dass jetzt mal auch einmal hier im Podcast mitsitzt, der einfach so ein paar Shades droppt. Ja, das finde ich, also... Ne, und er kennzeichnet, ja, das möchte ich an der Stelle kurz erwähnen. Ich hatte ja letztes Mal auch das schon gesagt, so, ne, das ist, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man sagt, so, dass auch Kollegen, auch ich mache ja nicht alles richtig, ja, also auch ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende wieder, hatte ich eine Instagram-Story jetzt bei dem Halloween-Ding gemacht und habe die Instagram-Story gemacht, habe sie schnell hochgeladen und dann hinterher gemerkt, scheiße, du hast nicht Werbung markiert, weil du musst einfach, eigentlich müsstest du so einen Button drücken können, der immer an ist, sodass überall direkt ein Hashtag Werbung drüber kommt. Ich habe das letztes Wochenende tatsächlich auch gemacht. Ich habe nämlich, als wir den Podcast hochgeladen haben, habe ich meine Copy-and-Taste-Folge beworben mit einer Story, habe danach noch irgendein anderes Video von mir beworben, was rauskam mit einer Story, die Combi-and-Taste. Genau. Habe dann den Podcast geteilt und habe drei Stories gemacht. Hier ist er auf iTunes, hier ist er auf Simple Cast, hier ist er auf. Und dann hinterher dachte ich mir wirklich Stunden später, als ich einfach nur in Instagram war und mir andere Stories angeguckt habe, dachte ich mir, Scheiße, ich habe keinen einzigen Post davon als Werbung deklariert. Mhm. Denke mir aber mittlerweile, oh, ich habe auch Werbung für mein Buch zum Beispiel gemacht. Mhm. Und habe den auch nicht als Werbung deklariert. Wo ich mir aber denke, wenn ich sage, hallo, ich habe ein Buch rausgebracht, das könnt ihr jetzt übrigens kaufen, muss ich dann wirklich, ist man so unmündig mittlerweile, dass ich da wirklich Hashtag Werbung, ich habe es wirklich verpeilt, ich habe es nicht mit Absicht nicht gemacht, aber es ist für mich so offensichtlich, ich sage, es ist jetzt da, du kannst es jetzt kaufen. Ganz ehrlich, dafür kannst du einen doch nicht abmahnen, ja, wenn da nicht Hashtag Werbung steht, weil das ich muss doch jeder mit Kontext einem IQ, halt auch, der gerade mal so atmen befähigt, irgendwie begreifen, dass das Werbung ist. Der Kontext ist halt wichtig, weil was der Zuschauer oder Zuhörer, ja, in dem Fall nicht weiß, ist, ob du für diesen Post Geld bekommst oder, genau, nicht. Ich glaube, es ist aber schwierig, irgendwie das rauszufinden. Ich glaube, das Problem, Kontext, zum Beispiel bei Flying Uwe, der ja dafür auch rangenommen wurde, war, dass er halt Werbung gemacht hat für Produkte, wo keiner wusste, dass es seine sind. Mhm. Oder zumindest das ist eine Täuschung. Die Fans wussten das, aber in dem Video, in dem es dann passiert ist, ging es dann nicht nochmal extra rum zu sagen so, hey, dieses Fitnessprodukt ist übrigens meine Firma, sondern einfach zu sagen so, ey, ich esse einfach super gerne diesen Proteinshake, oh, wie geil ist der. Oh. So, und dann ist es aber halt seine Firma gewesen. Um nochmal auf Max zurückzukommen, ich hatte das vor ein paar Folgen mal gesagt, da ging es um die Gamescom-Folge. Ja. Weil ich es wahnsinnig schade finde, dass Leute, die ich sehr respektiere, da tut es mir dann immer besonders weh, wenn so ein Switch passiert, der sich so anfühlt, als würde ja alles so nur noch so konsumorientiert sein. Na, ich habe das bei ihm gerade gut genug, um zu wissen, dass er eigentlich, er hat ja früher dieses Spandauer Inferno-Ding und die Salzsturm der Gefühle-Sache, das war ja, da war er sehr content-orientiert. Nun gibt's das aber auf seinem Kanal nicht mehr, weil so bei Freaks for You auch irgendwie nicht mehr, er hat dieses große Team einfach nicht mehr, mit denen er das machen könnte und auch nicht mehr die Zeit dafür. Und dadurch fällt das, glaube ich, mehr auf, dass er dann mal mehr sagt, so hier, mein Merch ist schon wieder neuer Merch raus und hier Telekom erleben, hier FIFA. Und das, ich glaube, da fehlt dann die Balance zwischen Content und Ausverkauf. Ist gut, dass du das gerade sagst, weil ich hätte sonst die Brücke irgendwie schlagen müssen, um genau dahin zu kommen. Aber genau, man sieht es halt einfach, man sieht es und alle vier bei uns wissen, Social Media ist anstrengend. Ja. Du kannst dir nicht Sachen aus den Fingern saugen. Bei mir ist es gerade so, ich bin viel zu Hause, dann sind die Kids krank, dann kommst du nicht raus, du erlebst nichts und du denkst so, du müsstest mal wieder was posten, aber what the fuck? Es ist nichts Spannendes in meinem Leben passiert. Ja, so bei Instagram Story bin ich ja jemand, ja, der fast gar Entschuldigung, nichts macht. Nur um den Gedanken zu Ende zu bringen. Bei Max ist es halt tatsächlich gerade so, dass du siehst, dass Posts fast nur noch stattfinden, weil sie eben vertraglich irgendwo fallen. Ja, so ist es ja bei mir auch, weil ich mache so wenig Instagram-Stories und wenn ich dann mal eine mache, ich habe ja zum Beispiel bei Tinseltown muss ich dann halt das Posting bringen, Tinsel Talk ist raus und Film-ABC ist raus und dann ist ja auch immer mal wieder so ein Ding, wo ich dann sage, jetzt wie bei der Social Movie Night, ich möchte kein Video dazu machen, denn wie Robert macht dann halt, der macht ja jeden Tag 3 Videos so und dann da dann einfach zu sagen, ein Aufrufvideo für die Social Movie Night dazwischen zu, das macht dann den Kohl auch nicht mehr fett, aber wenn ich 3 Wochen kein Video mache und dann kommt plötzlich nur ein Video, wo ich sage, ey Leute, ich wollte mal fragen, wollt ihr nicht 200 Karten dafür gewinnen, das ist mir zu low, deswegen sage ich, dann mache ich es auf Instagram und dadurch sieht das bei mir natürlich auch so aus, als wäre bei mir der Instagram-Kanal komplett. Das Absurde daran ist, das ist ja nicht mal irgendwie geldgeil gemeint oder böse gemeint, dann selbst wenn man mal irgendwie 3 Tage nichts gepostet, dann kommt ein Werbepost, das suggeriert halt den Zuschauern meistens so, ach guck mal, jetzt postet 3 Tage nichts, jetzt will er aber Geld haben, da kann er mal was posten. So funktioniert das ja auch nicht. Ist auch nicht so, als würde man von heute auf morgen einfach diese. Das ist in den seltensten Fällen tatsächlich so. Ich glaube auch, dass Werbung an sich nichts Schlimmes ist, wenn sie einen Mehrwert bietet. Also wenn man zum Beispiel sagt, du kannst an einer Verlosung teilnehmen, okay. Ja. Ist halt immer noch die Frage, dass es dann auch wirklich als Werbung gekennzeichnet ist, man nicht das Gefühl hat, ne, also das ist schon wichtig bei einer Verlosung, finde ich, weil da kommt oft die falsche Message rüber. Ja. Aber wenn jemand wie Hand of Blood, der finde ich sehr, sehr kreativ auch Werbung macht, absolut. Dann ist die Werbung halt der Content. Da kann man sich immer noch drüber aufregen, dass die Werbung notwendig ist, um den Content zu finanzieren, aber so ist es halt leider nun mal. Es sind ja auch immer so ganze Pakete, man hat es jetzt bei dir gesehen, bei YouTube Premium, dass dann halt dann eine Woche vorher musst du dann deine Accounts auf schwarz umschalten. Ja, natürlich. Wo ich auch dachte so, welcher Marketing-Fuzzi hat sich das wieder ausgedacht? Ey, ich kann es dir nicht sagen. Und ich muss auch wirklich sagen, ich fand dieses ganze, wir machen jetzt mal ein Blackout-Gedöns, dachte ich mir so, ihr habt auch aus Appcrime in Deutschland gar nichts gelernt. Ja, ne? Genau, das war das, dass ich im Moment dachte, wer hat das durchgewunken? aber das sind so ganze Pakete, wo du am Ende als Influencer oder, das Wort ist so schlimm, aber wo du als Floyd dann da sitzt und sagst so, boah, ich müsste jetzt das ganze Ding auseinandernehmen, um mit denen und die scheiß Friemelei und dann hast du auch keinen Bock, das alles wieder umzustellen irgendwann. Ich denke mir jetzt die ganze Zeit, ich habe mittlerweile mittlerweile so dermaßen den Überblick verloren, dass ich nicht mal weiß, ob ich mein Profilbild wieder ändern darf. Oder ob ich, da, ob ich das erst bei Folge 8 machen darf. Ich hab das auch nochmal nachlesen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das ist. Ich habe das Skript zu dieser Werbekampagne tatsächlich gelesen. Und es ist köstlich, weil da sind so diese typischen Marketing-PR-Formulierungen drin, die das alles ganz toll klingen lassen. Aber du weißt beim Lesen des ersten Satzes schon, mein Gott. Weißt du, was mich richtig abfuckt? Studio 71 hat dasselbe Profilbild. Ja, das ist mir schon öfters passiert, dass ich irgendwie so durch Twitter und Instagram scrolle und denke so, was hat denn da Flo gepostet? Ach so, war es Studio 71. Ich meine, das finde ich auch ganz seltsam. Ich kann das ja verstehen, aber diese Social-Media-Strategie-Fahrpläne, das ist so, hat so ein Ausmaß angenommen. Und gerade bei der Kampagne, weil bei euch ja noch dieses Ding ist, dass ihr dann diese Postings habt, wo du für Laude und Bullshit-TV... Ja, diese selbstreferenzielle ist ja total lustig. Du hast den Mond, ich habe jetzt einen Bus und das ist dadurch... dadurch spielt man sich natürlich immer wieder rein. Olli lacht schon. Olli weint gerade. Innerlich so ein bisschen. Weil ich finde auch gerade bei, also gerade bei einer Aktion, wo das Produkt Content ist, Content nicht für sich selbst stehen zu lassen und für sich sprechen zu lassen, sondern zu sagen, guck mal, ich habe einen Mond mit meinem Gesicht drauf. Ist halt einfach so, what? Was hat denn das mit der Sendung zu tun? Leute, die nichts mit YouTube haben, sprechen mich auf dein Ding an, weil sie das geil finden. Ich bin wirklich kein großer Fan. Es ist mittlerweile ja so gewachsen, weil es einfach ein ganz großer Industriezweig geworden ist, dass da halt auch einfach Firmen sind, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich sowas auszudenken. Jeder da gibt's natürlich gründet hier eine Influencer-Agentur. Ja, und es gibt halt es gibt halt einfach Leute, nicht, die sind top drauf. Ne? Es gibt sowas wie Jungformat und so, die machen halt auch coole Sachen. Es gibt aber genauso viele Firmen, die machen einfach Bullshit. Ja, aber jetzt hast du ja jetzt Nitpicking. Da hast du jetzt aber auch gerade wirklich wieder das Beste vom Besten raus. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist natürlich. So. Es gibt auch echt Leute, die echt schlecht sind. Ja, definitiv. Ich könnte in der Kooperation mit den Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, oh Gott, ey, das ist eine eigene Folge wert, was da an Scheiße. Wenn wir darüber mal reden würden, so, ich hatte ja hier einmal dieses Ding, dass wir über God of War gesprochen haben, wo ich mal gesagt habe, und das ist ja eine Kampagne, die im Grunde gar nicht so schlecht lief. Das Produkt war geil, die Kampagne war gut. War gut. Sie wurde dann gut, weil wir haben ganz schön gerudert, um das Ding noch zu retten, muss man jetzt einfach mal sagen. Also bei jedem einzelnen Beteiligten, bei euch, bei uns, war vorher so, dass die Leute sich Olli hatte die Kooperation mal wieder, der die ganzen E-Mails verschickt hat. Hab viel Spaß in meinem Leben. Ja. Olli ist immer der Mann im Hintergrund für alle, die es nicht verstehen. Olli muss sich mit der ganzen Administrative rumschlagen. Genau, das muss man dazu sagen. Olli, du bist ja, nachdem Robin und ich bei Nerdscope oder bei Dr. Freud dann irgendwie raus sind, hast du jetzt quasi so diesen Punkt übernommen, wo du bei Nerdscope so mit die E-Mails dann bearbeitest und eben sich um den Kram kümmerst, über den wir dann hier lästern. Ja. Im Grunde ja. Also ich habe auch schon, jetzt nicht in dem Zusammenhang, will da keine Namen nennen, aber ich habe ein Projekt mal gehabt, um auch mal zu lästern letztendlich. also wir machen ja öfters mal Kurzfilme und so. Ne? Und das spricht sich dann auch rum und dann kommt vielleicht auch mal ein Kunde auf dich zu und sagt, so, wir würden das auch gerne machen. Wir haben euch sogar schon Arbeit abgenommen. Wir haben sogar schon ein fertiges Buch geschrieben für das, was wir machen wollen. Mhm. Und ich hab mal so ein Buch bekommen von einer PR-Frau. Hat es zufällig was mit Bauklötzchen, die man ineinander stecken kann, zu tun? Das möchte ich jetzt an der Stelle nicht beantworten. Okay, alles klar. Also ja. Oh mein Gott. Alter, ich habe das auch gelesen. Erzähl's bitte. Da schreibt dann halt eine PR-Frau, versucht ein Drehbuch zu schreiben. Und das geht halt hin und vorne nicht auf, weil sie davon einfach, sie versteht ihr Handwerk da einfach nicht. Hat aber wahrscheinlich trotzdem Spaß dran und denkt, das ist ganz toll geworden. Mhm. Und dann stehen da so auch Sätze drin wie, an der Stelle gibt's dann Dialog. Also eins zu eins steht, da steht kein Dialog im Drehbuch, sondern da steht, hier sprechen sie. Nein, das war wirklich, hier sprechen sie. Und mein Lieblingsding war wirklich, hier witzigen Dialog. Genau, hier witzigen Dialog. Ja, sehr gut. Das ist die hat die Hauptaufgabe des Drehbuchschreibens eigentlich gemacht. Das heißt, wir haben das natürlich haben euch schon Arbeit abgenommen. Dafür hier witzigen ist ja nett, Dialog ist ja nett gemeint. Ist ja super nett gemeint. Wir haben das dann natürlich glatt gebügelt und daraus was Gutes gemacht. Oh Gott. Dafür sind wir ja da letztendlich, um alles Gute darin zu suchen. Das ist ja auch das Ding. Also im Optimalfall ist dann eine Firma, die sagt, hier hast du Freiheit, mach was draus. Genau. Und das war es dann auch. Oder du hast auch Sony. Aber im ersten Moment bist du dir natürlich schon, wandert die Hand erstmal zur Stirn und du denkst dir, womit habe ich das verdient? Übrigens, Hand zur Stirn, da würde ich jetzt drüber leiten, KuchenTV. Das ist die beste. Das heißt, das war sehr meta. Meine Hand wandert zur Stirn und KuchenTVs Hand wanderte wohl etwas zu schnell zu seiner Freundin. Wobei man sich nicht sicher ist, ob das ein Kick war. Der Fuß wanderte, glaube ich, zur Stirn. Oh, Entschuldigung. Ja, der ist ja ganz schön flexibel. Ich bin da informiert. So nimble hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Ja, nee, nicht zu seiner, Robin, nicht zu seiner. Ich erkläre es mal ganz kurz für die es nicht mitbekommen haben. YouTube Deutschland war wieder im Aufruhr. Natürlich hauptsächlich danach, nachdem Herr Newstel mal wieder aus seinem Nimbus herausgekommen ist. Der macht ja immer genau dann News, wenn es sich für ihn klicktechnisch auch lohnt. Und diesmal war es die Meldung, dass KuchenTV möglicherweise seine seine Freundin angeblich verprügelt haben soll. Es gibt da zwei Varianten, dann von der Polizei seiner Wohnung verwiesen wurde. Letzteres ist beziehungsweise bestätigt. Wohnung, muss man dazu sagen. Es gehört, die Wohnung gehört ja beiden tatsächlich. Ist ja nicht seine Wohnung. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Heißt es. Er sagt, und das ist eben das Ding. Ich weiß ja nicht, ob die Polizei dich einer Wohnung verweisen kann, wo du der Mieter bist. Also, sie sind beide. Also ich glaube, wenn das seine Wohnung wäre, dann hätten sie seine Freundin aus der Wohnung entfernt. Ja, wäre ja auch irgendwie. Nee, aber wenn beide Mieter sind, dann musst du halt gucken, dass du Schäden quasi verhinderst oder irgendwas, dann muss er. Er hatte wohl ein Video auf seinem Kanal hochgeladen, wo er die Sache nochmal erklärt hat. Das ist mittlerweile gelöscht. Ich glaube auch, weil sie, also die Gina Maria, wie sie heißt, das der Polizei gesteckt hat und einfach Angst hatte, weil er schon auf Instagram dazu aufgerufen hat, dass seine Fans auf sie losgehen. So hat dann direkt ihren Instagram-Handle weitergegeben, hat ihren Arbeitsplatz sogar verraten, sodass die sie wirklich terrorisieren. Natürlich, wer KuchenTV kennt und seine Inhalte kennt und weiß, was er sonst für Inhalte macht, der hat eine Community, die das ja gewohnt sind, losgeschickt zu werden von ihm, um Leute zu haten. Und wir wenn haben auch das seine gesehen, Freundin das loslässt. Ich möchte auch ganz ehrlich, bevor du weitermachst, nur an einer Sache einhaken, weil ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte, dass wir sagen, wir wissen, wie es wirklich war. Überhaupt genau, nicht. Das wollten wir auch gar nicht. Aber worüber wir reden können, ist das Aftermath. Was beide Parteien getan und wie sie jeweils reagiert und sich dargestellt haben. Das ist nämlich jetzt das Ding. Also es ist natürlich Aussage gegen Aussage. Das Einzige, was man vielleicht noch ein bisschen mitnehmen kann, ist, dass die Polizei ihn eben verwiesen hat und ihr geglaubt hat. Wobei man auch dazu sagen muss, bei häuslicher Gewalt ist es wahrscheinlich schon öfter so, dass dann eher einer Frau geglaubt wird als einem Mann, auch wenn es sicherlich auch häusliche Gewalt von Frauen gegen Männer gibt. Du willst nicht als Beamter abrücken und im Hinterkopf die ganze Zeit haben, vielleicht macht er noch was Schlimmeres jetzt. Deswegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest diese Situation zu deeskalieren und zu sagen, pass auf, du kann auch sein, dass sie gesagt haben, so einer von euch beiden muss jetzt raus, du bist der Reichere, der erfolgreiche Berühmtere, du kriegst leichter ein Hotel, geh mal raus. Das wissen die ja nicht, das wissen die schon sehr gut. Meinst du? Ja, ey, ganz ehrlich, wenn die in Athen, an der fucking Akropolis, nach 2 Stunden zu uns kommen und sagen, ich habe übrigens rausgekriegt, ihr seid YouTuber, habt ihr eine Drehgenehmigung und wir dann. Aber ich glaube, eine Streife, die irgendwo zu einer Wohnung wegen häuslicher Gewalt geschickt wird, die können sich ja vorher nicht informieren, ehrlich, oder? Alter, du vielleicht ist der Polizist Fan, man weiß es. Das kann sein. Wirklich, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einer Reichweite von einem KuchenTV, der auch schon so oft angezeigt worden ist. In dieser Stadt, also die kennen ihn noch. Er wird schon bekannt sein, wahrscheinlich. Bekannt das kann gut sein. Die Wahrscheinlichkeit, Olli, ist hoch. Und sehr nicht, dann hat sie ihm vielleicht gesagt. Aber wir wissen nicht, was passiert ist. Es ist Aussage gegen Aussage. Ich hab nur den Livestream von ihr gesehen. Ja. Der war schlimm. Der war wirklich schlimm. Die Kommentare gingen gar nicht. Ich hab mich richtig schlecht gefühlt. Alter Falter, also die Kommentare waren widerlich. Erzähl doch mal, was passiert ist. Genau, lass mich mal ganz kurz erzählen. Sie fängt in dem Video an wirklich zu schluchzen. Es gibt viele darunter, die in dem Moment Fake vorwerfen. Auch ich dachte, okay, die ersten Minuten wirken wirklich so, als müsste sie drücken. Mhm. Später wird das Ganze aber schon zu so einer Verzweiflung. Sie fängt wirklich an zu weinen. Der Moment, weil sie halt wirklich auch sieht, dass niemand ihr zuhört. Genau, dass sie alle kommen, um sie weiter niederzumachen, weil er sie halt dazu, also seine ganze Community dazu angestiftet hat. Was sie sagt, also dass er sie dann, sie sagt sehr skurrile Dinge, wie zum Beispiel, dann habe ich ihm gesagt, dass ich ihn betrogen habe und dann sagte er, raus aus der Wohnung und dann sagte ich, nee, ich will jetzt einfach nur schlafen, wo ich dann dachte, wow, also dann in dem Moment auch nicht das Verständnis zu haben, dass man vielleicht so eine Situation wirklich deeskalieren sollte. Aber wie gesagt, das sind halt alles so dieses Aussagen gegen Aussagen. Sie sind auch beide noch relativ jung, muss man auch sagen. Das ist halt aber, die haben jetzt, glaube ich, nicht aber der Moment, als sie dann sagte, so, dass sie halt, wo sie ganz doll anfing zu weinen, war, dass sie so viele Morddrohungen bekommen hat und auf Arbeit ihr Leben gerade in Grund und ganz ehrlich, er weiß doch auch, was er tut. Absolut. Wenn er hunderttausende potenzielle Zuschauer, die das von ihm und aufgrund seiner Verhaltensmuster und aufgrund der Muster, die er in den Videos immer wieder an den Tag legt, wenn er die mobilisiert und sagt, mach die Alte fertig, dann weißt du doch, was abgeht. Hat er das so gesagt? Ich glaube nicht. Nein. Aber das ist das, was rüberkommt. Kein Zitat. Ja, aber die Community nimmt es genau in dem Wortlaut auch wenn das so nicht gesagt wird. Ganz ehrlich, wenn du irgendwelche Handles verrätst, wenn du irgendwelche Instagram-Accounts weiterschickst, wenn du einen Arbeitsplatz liegst. Er hat ja auch öffentlich gemacht, dass sie ihn betrogen hat, was natürlich bei all seinen ganzen kleinen Jungs, die ihm da folgen, sagen, so, die Schlampe, die hat ihn betrogen, ich gehe jetzt dahin. Wie gut solche Hetzjagden sind. Er macht öffentlich, dass er, ganz ehrlich, und dann aber im nächsten Moment, weißt du, einfach, Gott, hast dieses ganze Aftermath, wir sind ja beim Aftermath, diese peinlichen Dinger, wo er da irgendwie in seiner Karre sitzt und irgendwie so von wegen, ruft mich übrigens an, ich habe heute Nacht keinen Schlafplatz. Das ist wo er rausgeflogen ist. Ich muss an der Stelle mal sagen. Wenn es nur für einen Fick ist, irgendwie auf der Couch, dann haben wir beide was davon. Oder wie er in dem Auto sitzt und sagt, ich habe heute Abend keinen Schlafplatz, also callt mich. Und du denkst, wirklich, ich dachte mir die ganze Zeit, du bist so ein widerlich ekelhafter Schleim. Er bezeichnet sich auf Instagram, es steht unter seinem Namen, der geilste YouTuber des Planeten. Mhm. Und ich glaube, er hat damit auch recht. Ich glaube, er ist tatsächlich der geilste YouTuber des Planeten, wenn er in jedem Video den Mädels sagen muss, so, ey, ruf mich an, ich will ficken. Ja, das Ding ist halt bei ihm, man muss halt dazu sagen, so wie er ist, da haben wir schon drüber diskutiert, er hat auch so Seiten, die ich tatsächlich persönlich gar nicht mal so doof finde. Sondern was ihn für mich noch unsympathischer macht. Also, wenn du beweist, dass du tatsächlich eine gewisse Intelligenz und eine gewisse... Genau, weil er macht auch Videos. Und dich dann so verhältst, bist du direkt komplett undurch. Wir sind ja leider persönlich... Der Junge ist 18 Jahre lang aufgewachsen in einem Haushalt, wo ihm seine Mutter immer wieder erzählt hat, was er doch für ein geiler Typ ist. Mhm. Und er ist ja der Smarteste und mein Schätzekind und hast du nicht gesehen. So kommt's auf jeden Fall. So erziehst du dir solche Leute ran, ganz ehrlich. Ja, und das Ego-Problem ist eins, was ich dann ja jetzt... Ne, er hat ja die Freundin auf seinem Zweitkanal, ich glaube Tim Held heißt der, hat er sehr prominent mit reingezogen. So, er fand die geil, das hat er auch immer so gesagt und hat die jetzt mit bekannt gemacht. Das ist ja sowieso so ein Ding, wenn du deine Beziehung in YouTube in die Öffentlichkeit stellst und die kriegt dadurch Fame, dann trifft dich das hinterher als jemand, der dann auch noch betrogen wurde, umso mehr. Und jetzt ist sein Ego verletzt und dann tritt er natürlich in einem ganz besonderen Maße nach. Wie dem auch sei, wie gesagt, was da jetzt auch immer stimmen mag, muss man sagen, das so in der Öffentlichkeit auszufalten, ist so... Also das ist wirklich 12, 13, mit 12, 13 hätte ich gesagt, Mann, Junge, hätte man ihm eine kleine Backpfeife gegeben, hätte gesagt, so, jetzt werd aber mal erwachsen. Aber er ist mittlerweile erwachsen, möchte man meinen, laut biologischem Alter. Deswegen kann ich mir das nicht erklären. Ich finde es fast noch widerlicher, also es ist widerlich, sowas in der Öffentlichkeit auszutragen. Ich meine, sowas passiert tagtäglich überall. Ne? Bei jungen Menschen ist das sicherlich öfters mal an der Tagesordnung. Aber ich finde es fast noch widerlicher, dass es Menschen gibt, die sich von sowas unterhalten lassen und die sich von sowas dann auch anstiften lassen. Eben, weil eine sehr junge Community hat, die hier vorgeht. Nee, an der Stelle möchte ich die Community wirklich nicht vorschieben. Ich möchte nicht sagen, es ist noch widerlicher, dass sich die Leute davon unterhalten lassen. Es ist wirklich einfach widerlich, dass du daraus dann ein Thema machst und das auf die Art und Weise. Wenn du ein Video machst, ich wurde betrogen und habe mich von meiner Freundin getrennt, dann ist das okay. Absolut okay, dann kannst du deine Beziehung in der Öffentlichkeit... Aber wenn jeder weiß, wer die Freundin ist, dann ist es ja nicht okay. Und du dann noch sagst, nochmal extra betonst, wie sie heißt, wo ihr Arbeitsplatz ist. Genau, das ist ja was, aber das ist ja das Wie. Übrigens, ich möchte an dieser Stelle eine Sache ganz kurz einhaken. Lieber KuchenTV, falls das hier an dich rangetragen wird, ganz ehrlich, du bist uns allen hier immer noch so scheißegal. Versuch uns nicht irgendwie über Social Media anzupimmeln. Du bist mir noch wesentlich mehr egal als vor 3 Jahren auf dem Webvideopreis, wo du schon versucht hast, mich anzuficken. Lass es einfach sein. Wir werden dich weiterhin erfolgreich wegignorieren. Manchmal freue ich mich. Ich habe mich richtig auf den Podcast heute gefreut. Ich hab vorhin schon gesagt, scheiße, vielleicht muss Robin mal dazwischen grätschen. Also ich, wo bist du, Robin? Ich muss ehrlich sagen, ich hab Er ist auf deiner Seite, muss man dazu sagen. Ich hab das Verhalten von KuchenTV und die Dinge, die ihr an Content meistens macht, diese Rechtfertigung von Volksverhetzungen, vor die er angeklagt wurde, über Cybermobbing, wo er seine Leute losschickt, über das Leaken von der Adresse von Katja Krasavitsch. Also der hat schon so oft über die Stränge geschlagen. Und in seiner Welt ist das trotzdem alles irgendwie und okay. Und er sagt alles Humor, seine Community frisst das auf, dieser leicht angehauchte Rechtsradikalismus, den er da so als Gag immer mit reinbringt, um dann zu behaupten, es ist ja alles nur ein Witz. Also der drückt wirklich alle Knöpfe, ist jemand, der nur aufmerksamkeitsgeil ist. Und ich finde, mit diesem Ding hat er sich zum ersten Mal so richtig menschlich abgeschrieben. Ja. Das ist ein Mensch, komplette Selbstdemontage. Selbst wenn er ein richtig geiles Video macht, ich habe kein Fünkchen Respekt für diesen Mann jemals wieder. Basierst du das jetzt auf dem Video, was er danach gemacht hat? Warte, das muss man kurz im Mic hören, bitte. Danke. Das war ein High-Five. Was ich meine, basierst du das auf der Aussage, die er danach getätigt hat? Weil du solltest es nicht auf der Tatsache basieren, die jetzt nur im Raum steht, dass er sie verprügelt hat. Nein, das mache ich nicht. Also völlig ab, also wenn er sie geschlagen das hat. Das ganze Aftermath. Also wenn er sie geschlagen hat, dann ist er dann so wie dann ist er also jeder Mensch. Aber auch, also besonders jeder Mann, aber auch jede Frau, die. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt noch dazu, es spricht hier ein Vater einer Tochter. Ja. Das ist nochmal also andere emotionale jeder, Ebene. Der eine Frau schlägt oder auch eine Frau, die einen Mann schlägt, wenn es nicht irgendwie auch Selbstverteidigung passiert. Also generell einfach jede Form von Gewalt dieser Form. Häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt schreibt dich für mich, also für was meinen Respekt und meine Achtung angeht, komplett ab. Absolut. Aber in diesem Fall muss es nicht mal stimmen. Und er hat sich trotzdem alles. Ich hoffe vor allen Dingen, dass es auch kein Prank ist. So, weil das ist eine Sache, die von vielen gerade vermutet wird. Habe ich in den Kommentaren auch gelesen. Auch mehrfach gelesen. Ja, genau. Er hat vor einem Jahr mal angekündigt, dass er sowas gerne machen würde. Genau, er würde gerne ein Hilf-mir-Video oder so machen. Genau. Das wäre super räudig. Ultra krass. Also dann auch noch Leute, also so, ich meine, häusliche Gewalt und solche Sachen als Gag auch noch zu benutzen. Genau. Und ne, ich meine, die Freundin, die wird das ja nie wieder, also wenn die mitmacht, ne, und die am Ende ein Video drehen und sagen so, ha, war alles nur ein Gag, also. Dann dreht die das aber komplett um und wird nochmal völlig neu fertig gemacht. Also, aber nee, wir haben ja den Livestream gesehen, ich glaube, du kannst nicht einfach, das war nicht geschauspielert. Ich war am Anfang genauso wie du, hab gesagt so, es wirkt halt schon so ein bisschen so, ich drücke jetzt also, so lange die Gesichtsmuskeln zusammen, bis wirklich was kommt, aber zum Ende hin, das war authentisch, meiner Meinung nach. Aber ganz ehrlich, Authentizität hin oder her, wir hatten jemanden im Raum selber, als wir das geguckt haben, der gesagt hat, weil man ja so drin ist in der Nummer, plötzlich hat die gerade abgelesen. Diese Person in dem Raum war ich tatsächlich. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Du wolltest mich gerne in Schutz nehmen. Wurde ihr im Video das aber auch vorgeworfen. Ja. Sagt sie hat sich die Punkte aufgeschrieben. Genau, und da hatten wir nämlich genau die Diskussion, dass ich mir denke, okay, wenn du jetzt einmal alles rauslassen willst und du bist so emotional, dann schreibst du das auf. Dann musst du das vorher irgendwie runterbrechen aber ich bin und dir halt mal wenigstens notieren, weil du vergisst sonst Sachen, wenn du in die Falle. Wir machen das ja sogar für den Podcast. Die haben uns auch aufgeschrieben, worüber wir reden wollen. Der liest das ab. Das ist gar nicht echt. Aber, genau, also eben dieses Theater, was wir gesagt haben, so, wenn du quasi einen Prank draus machst, dann wäre das wirklich einer der widerlichsten Pranks, die ich seit langem mitbekommen habe, weil du dann mit häuslicher Gewalt, mit auch mit eben der Tatsache, dass du so eine Person mit psychischem Terror, machst du dann auf einmal so ein Ding draus, was, also das ist eine neue Dimension. Das toppt in meinen Augen den brandsafen Bombenprank. Wisst ihr, was ich daran richtig traurig finde, ist, mir zeigt sowas immer, dass er in seinem Umfeld keine Menschen hat, die so ehrlich zu ihm sind und ihm sagen, dass das nicht okay ist. Ich gucke gerade seine Instagram-Stories einfach zur Recherche, weil ich mir anschauen wollte, wie reagiert er jetzt gerade eigentlich. Ja. Und er sitzt dann immer im Wohnzimmer seiner Kumpels. Ich glaube, er pennt jetzt gerade bei Freunden. Die bestärken ihn wahrscheinlich alle, ne? Die dann da sitzen und das ist einfach, also, weil er funktioniert ja auf einer rein sarkastischen Ebene. Ja. Ich glaube, ich habe von ihm noch sehr ganz selten was ehrliches Statement. Ich würde mich mit dem tatsächlich gerne mal unterhalten und würde wissen, was kommt denn aus dem jetzt raus, ohne dass irgendwie diese überhöhte Ebene da ist. Und so ist das aber in diesem ganzen Freundeskreis. Da sitzen die dann da und sagen so, naja, also der Kuchen hat vorhin hier geklingelt, aber hat da uns erstmal das Gesicht eingetreten und so. Und da, also die stacheln sich dann noch mehr an. Natürlich hat er niemanden in der Umgebung. Das ist schade. So jemand zügelt sich natürlich auch wie in der Community. Aber ganz ehrlich, weißt du, was ich gemacht habe, als ich 14 war? Wenn ich Scheiße gemacht habe, habe ich mit 14 auch immer versucht, das alles ins Lächerliche zu ziehen. Ja, ja, klar. Ja, aber diesen Horizont ist er noch nicht hinaus. Ja, stimmt. Wie alt ist er eigentlich? Keine Ahnung. 14. Aber ich habe das damals gehabt. Also meine Eltern haben immer gesagt, ich habe immer schlechten Umgang. So. Ich hatte immer so die Freunde, die Scheiße gebaut haben. War aber immer derjenige, der den Leuten gesagt hat, so, ey, das kannst du nicht bringen. Ich meine, hattet ihr das in eurem Freundeskreis nicht irgendwie, dass ihr mal auf Freunde aufpasst oder Freunde auf euch aufpassen, wenn ihr irgendwie Scheiße baut? Ich war immer der Scheiße gebaut hat. Ja, bei mir war es auch irgendwie schwieriger. Also bei mir waren es meine Eltern, die gesagt haben, Sohn, Du bist jetzt 33, zieh bitte auf. Genau. Aber da kenne ich die Situation nicht, da will ich auch gar nicht drüber urteilen, aber da fehlt dann scheinbar auch Kontakt. Es ist insofern schade, weil wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, über ein Video, das er mit Aaron Troschke gemacht hat. Er ist übrigens am 19. April 1995 geboren, also er ist 23 Jahre alt. Ja. Er hat ein Video gemacht, wo ich ihn noch gelobt hatte als denjenigen, der weniger sexistisch gewesen ist in diesem Video. Und das hat er sich jetzt für mich insofern verspielt, weil ich mir denke, man, wie kann man in so einer Situation gerade, er kam auf den Webvideopreis vor ein paar Jahren zu mir und meinte so, hey, wie fandst du denn die Sache mit Katja Krasewitsch? Und er sagte, richtig scheiße. So habe ich ihm, ich weiß nicht, ob er sich noch erinnert, er war ein bisschen angetrunken, aber da wollte er irgendwie prahlen damit. Das kommt mir so bekannt vor. Meine Storys auch. Er wollte irgendwie prahlen damit und da dachte ich so, nee, damit prahlt man nicht. Also auch gerade nicht von mir, ich weiß nicht, ob er mich kannte und wusste, dass ich eher jetzt nicht auf solche Sachen cool finde. Ja, mit Sicherheit. Deswegen dachte ich mir, okay, aber vielleicht hat er jetzt ein bisschen Reife nach ein paar Jahren, das ist jetzt auch 4 Jahre her, aber nee, er macht das nochmal mit einer Adresse und Adresse verraten ist ja eigentlich strafbar, zumindest die Privatadresse. Die Adresse hat er jetzt nicht verraten, also er hat gesagt, wo sie arbeitet, was, glaube ich, in diesem Ort, in dem er wohnt, ist irgendwie, arbeitet in einem Anime-Hotel. Ich denke mal nicht, dass es so viele Anime-Hotels da gibt oder so. Ne? Also jetzt hast du es auch nochmal gesagt. Sehr gut. Aber er hat nie den Ort erwähnt. Ja, das stimmt. Nee, aber wo du das gerade sagst, also ich kann mir schon vorstellen, dass er wirklich vielleicht sogar deine Inhalte feiert oder feierte und sich wirklich dachte, so David Hein hasst Katja Krasewitze. Ich habe sie voll fertig machen wollen in einem Video. Also erzähle ich David Hein jetzt, dass ich sie voll fertig gemacht habe. Weil sein Horizont gar nicht so weit geht, dass er dann versteht, dass du halt sagst, nee, sorry, das geht gar nicht klar. Weil er macht ja Videos, die tatsächlich sehr, das habe ich ja schon mal an der Stelle gesagt, und da hattest du mir, glaube ich, auch eine Sprachnachricht geschickt. Und meinte, Junge, an der Stelle, das fand ich nicht gut, dass du das gesagt hast. Aber er macht Videos, die ich vom analytischen Sachverständnis gar nicht verkehrt finde. Also wenn er so Leute auseinander nimmt, sind da auch immer wieder Punkte dabei, wo ich denke so, ach guck an, da denkt er einen Schritt weiter und das finde ich gar nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, wenn er dafür ein Vollidiot wäre, würde ich sagen, du bist einfach blöd. Ja, so, ja, aber trotzdem, aber dafür ist, wurde der Spruch, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, wirklich erfunden. Ja, wo, ja, ich glaube halt eher, dass er immer wieder provozieren muss und dadurch halt in solchen Videos dann, wenn er merkt, jetzt habe ich gerade was Gutes gesagt, muss ich es wieder in Grund und Boden treten oder muss einfach wieder diese Erhöhung für die Community wahrscheinlich auch einfach hinterher schieben, wo dann eine Beleidigung bei rauskommt oder so eine Situation, wo man, die man einfach nicht bringt. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema, was auch ähnlich ist, auch ein Kind, das von seinen Eltern, glaube ich, immer zu viel ermutigt wurde. In dem Fall ist es ein kleines Mädchen, die Tochter einer AfD-Abgeordneten, Nicole Höchst, die unter anderem bekannt dafür ist, dass sie diese Anfrage im Bundestag gestellt hat, wie viele behinderte Menschen das Resultat von Inzest ist und wie viele Ausländer und Flüchtlinge denn die ganze Zeit innerhalb der Familie ficken würden und damit ganz viele Behinderte produzieren. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Legitime Frage. Das habe ich gesehen. Das hat, glaube ich, der Thilo Jung. Genau, das ist diese Frau und diese genau. Frau hat eine Tochter und die ist 14. Props und, an der Stelle übrigens, wer Thilo Jung nicht kennt, jung und naiv, einfach mal suchen. Genau, guter Typ. Und diese Tochter hat teilgenommen an ihrer Schule an einem Poetry Slam unter dem Motto Zivilcourage, unter einem riesigen Banner, auf dem draufsteht, ich glaube Speyer, wo sie da war. Ja, Speyen möchte ich auch gerade. Speyer gegen Rassismus, Speyer ohne Rassismus, ne? Also dieses typische Schule ohne Rassismus, Schule gegen Gewalt Ding. Ne? Und das haben die halt auch da gemacht, Zivilcourage. Und die hat halt ein rassistisches Gedicht vorgetragen. Also rassistisch in Anführungszeichen, also es ist auf jeden Fall ein sehr polarisierendes, populistisches Gedicht, wo sie halt, es fängt an, also zumindest das zweite Gedicht, glaube ich, was sie gehalten hat, fängt an mit Neger darf ist nicht mehr der Neger. Man darf nicht mehr Neger sagen. Das Interessante an diesem Ding ist, dass es geht um Zivilcourage und im Grunde ist der Tenor nahezu ihres Videos gerade am Ende, sagt sie es wohl offenbar nochmal, Courage ist eigentlich gar nicht so eine coole Sache. Nee, sagt Zivilcourage ist für den Arsch. Woraufhin alle Leute applaudieren und sagen, das war Zivilcourage, das ist Meinungsfreiheit. Es gab ja noch so eine Klar drumherum, dass bei einigen Aussagen wohl kurzzeitig einmal der Ton abgedreht wurde. Und dann die Leute sagen, es geht ja gegen die Meinungsfreiheit. Das heißt, das Ding muss man dazu sagen. Sie hat das gehalten auf einem Event Gegen Rassismus für Zivilcourage, hat sie gesagt, warum darf ich nicht mehr Neger sagen? Und vor allen Dingen sind da so Schwachsinnssachen drin. Wie gesagt, dieses ganze, ich nenne es jetzt mal, ich möchte es eigentlich Poetry Slam, das ist eine Schelle für den Poetry Slam, was wirklich eine Kunstform für sich ist. Dieses Machwerk, was da in die Menge gekotzt wurde, ist halt wirklich nur ein Ding, was mit diesen ganzen bescheuerten Bildschlagzeilen, kann man es nennen. Ne? Die Leute, die keine Artikel mehr lesen, nur noch die Schlagzeilen irgendwie lesen, die Überschriften, genau das ist es. Neger darf nicht mehr Neger heißen, Moor darf nicht mehr Moor heißen, Swarte Piet darf nicht mehr Swarte Piet heißen, Weihnachtsmarkt darf nicht mehr Weihnachtsmarkt also heißen, sondern Wintermarkt. Dazu? Und das ist diese ganze typische Populisten-Scheiße. Ja, das ganze Populisten-Gedöns, wo es immer nur darum geht, so von wegen so, man will etwas verändern, das ganz doll viel Tradition hat. Da kommt der Muselmann, der will dir was wegnehmen. Messermann, wie Alice Weidel ihn nennt. Mhm. Also ich empfehle dazu, habe ich schon mal gesagt, Netflix bei Vox Explained, die Serie, da gibt es eine ganz tolle Folge zum Thema Political Correctness, wo sie genau darauf eingehen, was das halt mit Leuten macht, wenn du dein ganzes Leben lang in, keine Ahnung, Sklaverei in den USA gelebt hast und Leute dafür kämpfen, dass sie dich Nigger nennen dürfen. Political Correctness gibt es auch eine wunderschöne Sache von Trevor Noah, das einfach mal zusammensuchen. Die ist auch wirklich sehr super. Ich hatte das neulich auf Facebook, weil genau diese, wieder jemand als Nigger bezeichnet. Ja, das passiert mir ständig. Genau diese Bilder, die dort geteilt wurden, wo solche Sachen drinsteht. Ich darf den Weihnachtsmarkt, heißt jetzt Wintermarkt, in welchem Land leben wir? In meinem persönlichen Umfeld geteilt wurde, die Leute habe ich gleich weggeblockt, weil ich es auch mittlerweile wirklich satt habe, einfach den Leuten damit dann irgendwie versuchen, das verständlich zu machen, was sie da gerade machen. Das ist einfach ein Kampf gegen Windmühlen, habe ich das Gefühl, und findet so schnell Anklang bei so vielen Menschen und ich verstehe es einfach. Also ich finde es auch super spannend, weil ich glaube, es gibt zwei Elemente bei diesem Gedicht. Das eine ist ein 14-jähriges Mädchen, die ja ganz klar hier von ihren Eltern, von ihrer Mutter instrumentalisiert wurde. Was anderes kann man nicht sagen. Der zweite Punkt ist, selbst wenn das nicht der Fall ist und sie selbst auf die Idee gekommen ist, ist das natürlich ganz klar vom Elternhaus geprägt. Ja, natürlich. Und das finde ich zum einen spannend. Das andere ist das Thema Meinungsfreiheit. Natürlich darf sie das sagen, natürlich darf sie das theoretisch auch auf einem Poetry Slam sagen. Die Frage ist, wie geht man damit am besten um, dass eine 14-Jährige hier solche Ansichten hat? Und sind das Ansichten, die man haben darf? Das ist ja immer das Argument der von AfD-Wählern, so ihr verbietet uns unsere Ansichten. Ja, aber das Witzige ist ja, nee, das ist tatsächlich ein Ding, was ich mal versucht habe, bei mir in den Kommentaren zu klären. Und ich bin so kläglich daran gescheitert, wie lange nicht mehr. Weil nämlich jemand gesagt hat, ich würde wirklich jede Rechte, und zwar jetzt nicht im Sinne von Neonazi, sondern einfach jede politisch rechte Meinung unterdrücken. Mhm. Und das wäre ganz schlimm und ich soll doch meinen scheiß Maul halten und das ist so furchtbar und ich bin ja Zensor und das ist alles Zensur und Fake News und System. Linke Propagandascheiße hört man. Linke Propagandascheiße, ja, ja. Auch sehr schön, Gutmenschenscheiß. Ja. Das Geile ist, dass ich aber einfach nur versucht habe, wirklich in erster Instanz nur versucht habe zu sagen, pass mal auf, was du gerade tust und was ich auch verstehe, ist, du berufst dich darauf, dass du ja deine Meinung haben darfst und genauso eben linke Meinungen quasi zunichte reden möchtest. Ich finde dieses Links versus Rechts ganz schlimm, weil für mich ist das keine linke Meinung zu sagen, Nazi sein ist scheiße. Lass mal keine Leute im Mittelmeer ertrinken. Ja. Für mich ist das nicht, aber links, trotzdem, aber trotzdem, Common Sense. Nur mal diese Diskussion im Kern war wirklich so von wegen so, aber was du mir gerade vorwirfst, tust du doch gerade schwarz auf weiß. Es sei denn, ich mache einen Night Mode an, dann weiß auf schwarz. An der Stelle auch eine Sache gleich dazu sagen. Ich finde das furchtbar, wie unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit Leute sich rausnehmen wollen, was auch immer sie sagen. Nee. Das hatte ich noch nicht bei dem Satz. Ekelhaft. Aber der Begriff Meinungsfreiheit ist auch einfach wirklich, der hat ganz schön gelitten. Es gilt die Meinungsfreiheit in Deutschland. Genau, es gilt die Meinungsfreiheit. Das ist okay, du kannst sagen, was du willst, aber du musst natürlich aufpassen. Wenn das, was du sagst, ne, auch dem, also wir haben ja in Deutschland, ne, heißt es ja, du darfst niemanden aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion, sonst, ne, darfst du nicht, also wenn ich jetzt zu dir sage, du bist Menschen, die Menschenwürde steht auf jeden Fall genau, vor der Meinungsfreiheit. Und da steht nicht die Meinungsfreiheit drüber. Du kannst das natürlich machen, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Und es gibt noch den Tatbestand der Beleidigung. Das ist ja das, was ich in den Kommentaren, das hatte ich jetzt bei den Das verstehen die Leute nicht mehr. Ganz kurz. Du hast recht, Entschuldigung. Schweigefuchs ist da. Aber ohne Ohren. Die Ohren liegen an. Da hatte ich es auch so, das hatten wir im Podcast hier schon besprochen, dass ich mich mit einem unterhalten habe, nachdem ich gesagt habe auf Twitter, ey, ich musste ganz viele Beleidigungen oder so Leute, die dann halt gegen Schwule, gegen Daniel Kübelberg insgesamt, die dann hetzen und sich untereinander dann auch so anfangen, so wirklich aufs Bitterste zu beleidigen, wo ich dann sage, das ist in Deutschland immer noch strafbar. Ja. So, und dann ist das keine eigene Meinung, sondern das ist halt scheiße. Und das, ne, also, und dann kam dann einer und sagte, du kannst das aber nicht löschen. Das ist ja Zensur. Also diese haben schon diesen Zensurgedanken so mitgenommen, der auch von der AfD-Obrigkeit immer wieder herausposaunt wird. Dann kriegst du das Kotzen. Ja. So. Das fand ich so lustig. Das hab ich schon mal erzählt im Podcast. Auf der Website von Alex Jones, der ja von all diesen Plattformen gelöscht wurde. In seinem Robin, versteh doch mal, they turn the fucking frogs gay. Ja. Auf seiner Website, beziehungsweise in seinem Forum, steht auch eine Netiquette. Wirklich? Ja, und in dieser Netiquette steht drin, irgendwie der Satz ist so folgendes, wir sind eine Gesellschaft und in einer Gesellschaft gibt es klare Reden, so hat jede Zivilisation funktioniert seit der Steinzeit. Wenn du dich gegen die Regeln des Stammes verstößt, dann wirst du des Stammes verwiesen. Und das ist keine Zensur, sondern das ist einfach der Stamm, der dich eben verweist. Und du kannst ja einen neuen Stamm suchen, aber das ist unsere Community und du musst dich hier an unsere Regeln halten. Da kommen wir sehr schön auf ein anderes Thema, was wir jetzt gleich besprechen. Ich würde sagen, wir machen mal hier den Cut. Ja, und wir lassen die Leute im Steinzeitalter weiterleben. Wir lassen sie weiterleben. Ja. Finde ich auch okay. Ich muss sagen, es hat mir großen Spaß gemacht, falls wir uns entschließen, einfach die Lästerschwestern, die zwei Lästerschwestern zu vier Lästerschwestern zu machen, haben wir jetzt hier, weil das hat sehr viel Spaß gemacht. Also wir sind mir immer auch mal wieder gerne dabei. Genau, auf sehr gerne, Fall. Das können wir ja häufiger machen, aber wir haben es gerade schon angesprochen, das Thema Communities, da sind wir gerade so ein bisschen reingekommen, das machen wir jetzt bei euch dann auf, genau. Das heißt, wenn ihr hier nach noch eine Stunde Zeit habt, dann geht doch zur Sprechstunde rüber, in Folge 4 sind Robin und ich jetzt zu Gast. Gibt's auch auf Spotify, iTunes, überall. Simplecast. Das Schlimme ist, wenn die Leute zuerst die Sprechstunde gehört haben und jetzt diesen Podcast so hören, unendlicher Loop, aus dem sie nie wieder rauskommen. Ja, das werden sie unendlich weitergeleitet. Vor allen Dingen, wenn wir dann sagen, dann geht doch jetzt zur letzten Folge der Lästerschwestern. Oh Gott, die werden sich nächste Woche denken, oh, ich habe jetzt 380 Stunden gehört, ich kann nicht mehr. Ich würde euch nur bitten, falls ihr das nächste Mal gegen Herrn Newstime lästern solltet, dann ladet Flo bitte unbedingt ein. Also ich glaube, nee, dann ich glaube, dann kommen wir in Gefilde, wo ich mich vielleicht strafbar mache. Das machen wir nicht. Gut, bis dahin. Tschüss.